diese Hitze tut so gut. Schmelzen und zergehen, Süden, Sonnenblut, Zeit bleibt stehen. Jalousien brechen, schlagen, Luft voll schwerem Dumm, wilde, feuchte Lage, Haut an Haut, neu vertraut. Hey. Nie war ich tiefer, nie tiefer, ineinander kriechen Ruhm. Der Rausch hält lange an, Schweiß auf unseren Zungen, sieh mich an. Süden in den Blicken, keine Fragen mehr, der Mann soll glücken, gibt es mir, gibt es mir. Nie war ich tiefer, nie tiefer. Tiefer bei dir, spür mich und halt mich und lass mich nicht los.